Ich ging allein und küsste deinen Kardan. Friedlich zeigtest du mir eine geputzte Kirche, in der arabische Hexen deine heiligen Feltern unterdrückte Frauen wichen meinen Blicken aus. Die Nacht brach herein und skrupellos schicktest du mich in eine Zelle unter deinem Schlafgemach am Meer. So entdeckte ich, dass niemand in deinem Land frei war. Lacht Britannien, während du träge den Speck zwischen deinen Fingern leckst. Auf einem Brett überquerte ich dieses günstige Meer. Zu spät erwogst du meine Rückkehr. Schon zogen andere Eindringlinge deine Parzen an. Andere Eindringlinge deine Parzen an.